Sie hat zwei Flügel, kann aber nicht fliegen. Und wenn ich auf sie falle, bleibe ich meistens liegen. Sie läuft so gut wie immer, aber läuft mir nicht davon. Und haut mir da einer drauf, sagt der Typ selten Pardon. Was mein Aussehen betrifft, bin ich in einer geilen Lage. Doch bei meiner Nase hatte der Schöpfer wohl seine Tage. Im Verhältnis zu meinem Kopf ist die viel zu groß geraten. Okay, ich weiß, die meisten Frauen stehen auf große Nasen. Und da man diese bekanntlich mit was Großem verbindet, interessiert die nur, was sich in meiner Hose befindet. Das klingt erstmal ziemlich geil, doch bei näherer Betrachtung gibt es höhere Erwartungen, wie zum Beispiel mehr Besamung. Wenn ich diese nicht abfülle, ey, ich meine erfülle, bin ich nur noch ein Penner mit großer Nase und ner Brille. Ich bohr mal nicht zu tief und finde mich damit ab. Jede Nase hat nun mal ihren eigenen Geschmack. Ich bin so, wie ich bin, und ich denk mal, das ist okay. Okay. Manche stehen auf Lamas, andere sind hetero oder gay. Yay. Wer definiert das Schönheitsideal? Mir egal, denn ich fühl mich gut. Manche kommen nicht klar damit und werfen sich deshalb Porn in Zug. Yeah! Ich hab dich lang herbeigesehnt. Leute sagen, meine Weltanschauung sei verdreht. Doch ich glaub, die gönnen uns unser gemeinsames Glück einfach nicht. Ich geb's zu, ich bin scheinbar verrückt, nicht ganz dicht, ey. Doch halt nein, sag, wie kann so etwas Schönes so falsch sein? Das, was uns verbindet, kann man nur vage in Worte fassen. Kann meine Finger nicht von dir wie von einer Sahnetorte lassen. Deine Haare sind so weich und erinnern mich an Natur. Dein Körper gleicht einer animalischen Statur. Wir gehören zusammen, ich hab es immer gewusst. Ein Blick in deine Augen reicht und mir wird bewusst, mein Schatz, du wirst mich weder belügen noch betrügen. Deshalb flieg ich mit dir rein zum Vergnügen in den Süden. Nach Ghana, wo man unsere Liebe akzeptiert. Ja, verdammt, ich bin mit einem Lama liiert. Ich bin so, wie ich bin, und ich denk mal, das ist okay. Okay. Manche stehen auf Lamas, andere sind hetero oder gay. Yay. Wer definiert, was ist normal? Mir egal, denn ich fühl mich gut. Manche kommen nicht klar damit und werfen sich deshalb Porn in Zug. Was für uns ganz normal ist, ist für euch verwerflich. Für uns angenehm ist es für euch eher schmerzlich. Für uns gibt es weder schwarz noch weiß auf der Welt, nur Graustufen. Und wenn der Scheiß nicht gefällt, soll sein Zimmer weiterhin wie gehabt weiß streichen, gern daheim bleiben und dann daheim scheißen. Denn ihr Trottel könnt euch nicht von euren Zwängen lösen. Wir dagegen malen in Farben, die nur wir erkennen können. Digga, der Typ, der malt mit seinem Schwanz. Ich bin so, wie ich bin, und ich denk mal, das ist okay. Okay. Manche stehen auf Lamas, andere sind hetero oder gay. Juhu! Wer definiert, was ist normal? Mir egal, denn ich fühl mich gut. Yeah. Manche kommen nicht klar damit und werfen sich deshalb Porn in Zug.